die göttliche komödie von dante das fegefeuer vierundzwanzigster gesang das gehn nicht ward durchs wort das wort durchs gehn nicht verzögert nein im sprechen wallten rüstig wir hin dem schiff gleich das ein guter wind treibt und staunen sogen durch der augen höhlung die schatten die zweimal gestorbnen glichen aus mir da sie gewahrten daß ich lebe und ich fortfahrend jetzt in meiner rede sprach wohl langsamer wandelt er nach oben als es aus anderm grund geschehen möchte doch sag mir wenn du's weißt wo ist picarda sag an ob unterm volk das so mich anblickt jemand bemerkenswertes ist zu schauen die schwester mein so schön und gut nicht weiß ich was sie von beidem mehr war freut im hehren olymp sich schon siegprangend ihrer krone so sprach er erst und dann hier ist's verwehrt nicht zu nennen jedermann weil also unsre gestalt ist ausgezogen durch das fasten dies ist mit fingern zeigt er buona giunta von luck und jenes antlitz jenseits von ihm verfallner als die andern hielt einst die heil'ge kirch in seinen armen von tours war er und büßt jetzt ab durch hunger bolsenas aal im firnewein gesotten noch weiter zeigt er einen nach dem andern und jedem schien es recht genannt zu werden so daß drob keine trübe mien ich wahrnahm ich sah die zähn umsonst aus hunger brauchen nebst ubadin von pila bonifacius der in dem priesterrock viel volks geweidet sah herrn marchese zu forli einst zechend gemächlicher mit minder trockner kehle der so war daß er nimmer satt sich fühlte doch dem gleich der beschaut und eins dann vorzieht dem andern tat ich's mit dem von lucca der mehr von mir schien kunde zu besitzen er murmelt und etwas gleich wie gentucca hört ich dort wo die wund er fühlte jener gerechtigkeit die so ihn abgezehret o geist sprach ich der so begierig scheinet mit mir zu reden laß mich dich verstehen dich selbst und mich befried'gend durch dein reden geboren ist dein weib das keinen schleier noch trägt ob dem dir sprach er einst gefallen wird meine stadt wie man sie jetzt auch schelte hingehst du dies voraussehn mit dir tragend und ob mein murmeln irre dich geführt hat wird dir die wirklichkeit dereinst noch dartun doch sprich seh ich hier jenen dem enttönten die reime neuer art also beginnend ihr frauen die ihr einsicht habt der liebe und ich drauf ich bin einer der wenn liebe mich anweht es bemerkt und in der weise als sie's im innern vorspricht dann verzeichne. O Bruder, sprach er, jetzt seh ich den knoten, der den notar Guiton und mich entfernt hielt vom neuen süßen stil, den ich vernehme. Wohl seh ich ein anjetzt, wie eure federn dem, der da vorspricht, auf dem fuße folgen, was bei den unsern wahrlich nicht der Fall war. Und wer noch drüber naus sich müht zu schreiten, der sieht von einem Stiel nicht bis zum andern. Und wie befriediget schwieg er nun stille. Wie Vögel, wenn zum Winter sie enteilen, dem Nile zu, bald sich zusammenscharen, bald wieder schnellern Flugs in Reihen hinziehn, also beschleunigte jetzt seine Schritte, das Antlitz von uns wendend, alles Volk hier, das leicht durch Hagerkeit und wilgen Sinn war. Und jenem ähnlich, der vom Laufe müde vorausläßt die Genossen und so folget, bis daß der rasche Schlag der Brust sich mindert, ließ jetzt die heil'ge Schar vorbei, vorese, und hinterdrein mit mir einhergehend sprach er: Wann wird's geschehn, daß ich dich wiedersehe? Ich drauf: Wie lang ich noch zu leben habe, nicht weiß ich's, doch sobald nicht kehr ich wieder, daß früher nicht mein Wunsch den Strand erreiche, denn jener Ort, drin ich bestimmt zu leben, entblößt von Tag zu Tag sich mehr der Tugend und scheint zu grausem Untergang bereitet. Jetzt geh, sprach er, denn wär's zumeist verschuldet, den See geschleppt, an eines Tieres Schweif ich dem Tale zu, wo nie man wird entsündigt. Mit jedem Schritt geht schnell das Tier, und schneller in wachsend rascher Flucht, bis ihn zertretend es schnöd entstellt, läßt liegen seinen Körper. Nicht viel mehr werden drehn sich diese Kreise. Und auf zum Himmel blickt er: Bis dir klar wird, was dir mein Wort nicht weiter kann erklären. Du bleib zurück jetzt, denn die Zeit ist teuer in diesem Reich, drum ich zu viel verliere, wenn ich mit dir so gleichen Schrittes wandle. Wie aus der Schar wohl, die geritten herkommt, ein Reiter manchmal im Galopp hervorsprengt, daß ihm der Ruhm des ersten Angriffs werde, ging jener von uns fort doch schnellern Schrittes, und ich blieb mit den Zweien, die so große Marschall auf Erden waren, fernhin wandernd. Und als von uns so weit er vorgedrungen, daß ihm mein Auge mehr nicht folgen konnte, als jüngst mein Sinn gefolget seinen Worten, erschienen eines andern Fruchtbaums Zweige mir schwer belastend prangend, wenig fern nur, weil Wendung ich nach ihm erst jetzt genommen. Darunter sah ich Volk die Hände erheben, nicht weiß ich was, hinauf zum Laube rufend, gleich Kindelein, die töricht wünschend bitten, und der gebeten wird, gibt nichts zur Antwort. Nein, hält um ihr verlangen recht zu schärfen was sie begehren hoch empor und birgt's nicht drauf gingen sie hinweg enttäuschten ähnlich und zu dem großen baum gelangten jetzt wir der so viel bitten von sich weist und thränen geht hier vorüber ohne dran zu rühren ein baum steht weiter droben von dem eva gepflückt und dies gewächs ward ihm entnommen so sprach ich weiß nicht wer aus jenen ästen darob Virgil, Statius und ich gedrängter vorbei zur Seite gingen, wo's emporsteigt. Erinnert euch, sprach's, der Vermaledeiten erzeuget aus der Wolke, die gesättigt mit zwiegestalter Brust Theseus bekämpften, und der Hebräer, weich beim Trunk sich zeigend, drob sie nicht Gedeons Genossen wurden, als gegen Madian er die Höhn hinabstieg. Also dem einen nahend der beiden Säume hingingen wir, von Kehlensünden hörend, die trauriger Erfolg vorlängst begleitet, dann wieder uns verbreitend, walten einsam wohl tausend Schritt und mehr des Wegs wir weiter, ein jeglicher stillschweigend in Betrachtung. Was geht allein ihr drei, doch also sinnend, sprach plötzlich eine Stimm, und schüttelnd tat ich drob gleich dem Ross, das fohlenhaft sich scheuet. Aufrichtet ich das Haupt, zu sehn, wer's wäre, und niemals ward gesehn in einem Ofen Metall noch oder Glas so rot und leuchtend, als einen hier ich sah, der sprach. Gefällt's euch, emporzusteigen, müsst ihr hier euch wenden, hierhin geht, wer zum Frieden will gelangen. Sein Anblick hatte des Gesichts beraubt mich, drum ich mich hinter meine Lehrer wandte, gleich einem, der dem nachgeht, was er höret, und wie, Verkünderin der Morgenhelle, die Mailuft bebt und duftet, vom Geruche der Blumen und des Grases ganz durchwürzet, so spürt ich, mitten auf die Stirn mich treffend, ein Wehn, und spürte wohl der Schwingen fächeln, das mir ambrosisches Gedüft ließ spüren und sagen hört ich, selig, wen die Gnade so sehr erleuchtet, dass in seinem Busen des Gaumens Lust nicht zu viel Wünsch entzündet, so dass er hungert stets, so viel es recht ist. Ende von 24. Gesang.